seinen Bürgen weiß, dir alle Schuld ersetzend, so wird die Handschrift ausgetan. Wenn Jesus sie mit Blute netzet, er heftet sie ans Kreuze selber an. Er wird von deinen Gütern Leib und Leben, wenn deine Sterbestunde schlägt, dem Vater selbst die Rechnung übergeben. So mag man deinen Leib, den man zu Grabe trägt, mit Sand und Staub beschütten. Dein Heiland öffnet dir